Der amerikanische Verteidigungsminister bezeichnete es als überfällig, dass sich die Türkei nach langem Zögern dem Kampf gegen den Islamischen Staat angeschlossen habe. Carter begrüßte, dass US-Kampfflugzeuge seit August die türkische Luftwaffenbasis Incirlik nutzen können. Dieser Schritt sei bedeutend, aber nicht ausreichend. Die Türkei müsse sich mehr als bisher mit eigenen Kampfflugzeugen an den Luftangriffen beteiligen. Deutliche Kritik übte Carter daran, dass immer noch weitere IS-Kämpfer und Nachschub durch die Türkei nach Syrien kommen. Die Türkei müsse ihre Grenzen zu Syrien und zum Irak besser kontrollieren. Darüber sei man mit der türkischen Regierung im Gespräch. Der Pentagon-Chef äußerte sich zuversichtlich, dass die IS-Milizen besiegt werden. Wörtlich sagte Ashton Carter: Wir haben die richtige Strategie und die Türkei wird sich nun stärker am Kampf beteiligen.